Was wir auch schnell mitbekommen haben, dass viele Leute schnell wechseln, also dass es so eine Rotation eigentlich gibt, also viele fangen halt an, Bedingungen sind woanders besser, also aus dem Laden wieder raus, in den nächsten Laden rein, also es gibt so eine hohe Mobilität und auch schon so, also eigentlich man kann von sowas wie so einem Callcenter-Proletariat reden, also Leute, die tatsächlich von da arbeiten und dann wieder in dem Callcenter und so, wo auch so Erfahrungen schon rum so zirkulieren. Also im ersten Callcenter, wo ich war, bei der Einstellung waren, glaube ich, 15 Leute und da waren irgendwie mehr als 10 Callcenter schon am Tisch quasi, also so von den Erfahrungen her. Eigentlich auch erstmal eine spannende Sache. So der dritte Punkt, das war ziemlich schnell klar, also Callcenter, das sind ja alles Sachen, die vorher gemacht wurden. Ne? Das sind ja keine neuen Aufgaben oder so, die da die Leute machen, sondern das ist eigentlich nur eine Form von Industrialisierung oder Taylorisierung von Büroarbeit. Also Aufteilung von Aufgaben, Verwaltung, Marketing, Kundenservice. Also Aufgaben werden in kleine Arbeitsschritte zerlegt. Die Maschinerie, also Telefone, Computer wurden so weiterentwickelt, dass der Callcenter-Arbeiterin auch jeder Arbeitsschritt und die Reihenfolge der Arbeitsschritte genau vorgegeben ist. Sie wird maschinell überwacht. Sie kann diesen Anruftakt nur sehr begrenzt selber beeinflussen. Also es gibt Wege und Tricks, die kriegt man dann mit, wenn man da arbeitet, aber erstmal wird es ja vorgegeben. Maschinell überwacht, was heißt das dann? Maschinell überwacht heißt zum Beispiel, dass alle Zeiten, also wie lange bist du am Telefon, wie lange brauchst du, um den Call anzunehmen, wie lange machst du Pause und so weiter, wird überwacht und zwar hauptsächlich über so ein Gerät, Callmaster nennt sich das meistens, wo wenn du aufs Klo gehst, gibt es eine Taste, wenn du Pause machst, Mittagspause eine Taste und so. Ne? Mhm. Also jede Zeit wird festgehalten und in manchen Callcentern, also auch zum Teil, wo ich war, kriegst du jeden Tag eine Liste vom Vortag, wie viele Calls und so weiter und so weiter. Ein Ausdruck quasi. Ein Ausdruck und auch Vergleich und dann kommt dann der Teamleiter, so heißt dann da der Vorarbeiter, vorbei und sagt, hier, gestern deine Statistik war noch scheiße. Die hängen auch zum Teil öffentlich aus, also dass du irgendwie dann gucken kannst, ob dein Team jetzt nun besser ist oder schlechter. Und, Und aber maschinell überwacht geht auch noch weiter, ne? Also Calls werden mitgeschnitten und die werden vorgespielt und also da, es gibt Unterschiede, nicht in jedem Callcenter ist es gleich, aber es gibt auch, also wo ich zuletzt war, da war das gar nicht angesagt, aber das kommt immer drauf an. Und es gibt auch sowas wie Vorgaben, wie man redet und so weiter. Das ist also eigentlich, dass die Vergleichbarkeit soll so gegeben werden, also dass wirklich jeder jeden Call gleich anfängt und dieselben Sachen sagt und so. Und dann kann man natürlich die Leute auch eher vergleichen und sagen, hier. Das wäre auch irgendwie ein Manko bisher, weil die ganzen Dienstleistungen, ich glaube, das ist irgendwie bei einer Fabrikkasse klar, da können sie zum Schluss irgendwie zählen, was du irgendwie da geleistet hast, entweder 500 Teile oder was abgerissen. Und das ist halt bei so einer Dienstleistung schwieriger, so die Quantitäten zu messen. Und das ist da wohl recht gut möglich. Wobei, das hat natürlich die Produktivität erheblich gesteigert. Zum anderen hat es auch ermöglicht, das wieder in Parallele zur Fabrikarbeit halt unqualifizierte Leute einzustellen. Also wenn die Arbeitsschritte so aufgeteilt werden und so vereinfacht werden und dann auch maschinell so sei mal unterstützt werden, dann ist halt klar, kann man Leute einstellen, die nicht gelernt sind. Und das ist ja auch ein Grund für den Aufbau von Callcentern gewesen. Also hauptsächlich im Bankensektor oder Versicherungssektor wurden halt massiv die Tarife irgendwie gekippt und so weiter oder sowas. Es gibt auch die insgesamt eine Verkürzung von Anlernzeiten und so weiter. Das hat aber auch Folgen, die jetzt dann wieder für uns auch interessant sind, natürlich, dass Leute auch weniger so einen Berufsstolz entwickeln oder so ein Verhältnis weder zu der Tätigkeit, die sie haben, noch zu der Firma, wo sie da arbeiten. Also auch ein Grund zum Beispiel, warum das zum Teil schon eine Argumentation, die halt auch sowas wie Berufsstolz oder Tätigkeitsstolz oder so setzt, wie das auch von Gewerkschaften kommt, da auch zum Teil dann gar keinen Fuß reinkriegt, weil die Leute gar nicht so einen Bezug zu der Firma oder zu der Tätigkeit haben. Und insgesamt war also diese Einschätzung von Industrialisierung der Büroarbeit und wie das dann vonstatten geht, das waren für uns auch erstmal so Geschichten, wo wir gesagt haben, dass so können wir uns darauf auch beziehen, so auf die Leute. Okay.